verbietet das erste Gebot vielleicht die Verehrung und Anrufen der Engel und Heiligen? Das nicht. Es ist nicht verboten, die Engel und die Heiligen zu verehren und anzurufen. Vielmehr sollen wir es tun, weil es gut und nützlich und von der Kirche lebhaft empfohlen ist. Denn sie sind die Freunde Gottes und unsere Fürsprecher bei ihm. Also eben das, was man heute hat, zum Beispiel der ganze Schmafut, oder das ganze ständige Wiederaufwärmen vom Luther und so weiter, was der für große Reformabsichten gehabt hat und was er für ein guter Mann gewesen ist, wegen dem Ablasshandel, weil da haben die Leute Zettel gekauft und dafür sind ihnen die Sünden nachgelassen worden. Jo, so einfach ist es nie gegangen. Es hat schon einen speziellen Ablass gegeben für den Bau vom Petersdom, damals begonnen hat, der neue Petersdom. Aber natürlich war das Almosen, die Spende, nur ein Teil vom Ablass. Ein Ablass gewinnt man durch ein gutes Werk, es kann immer ein Almosen sein, aber es ist nicht irgendein Kuhhandel. Aber solche Dinge werden immer wieder aufgewärmt, werden ständig gesagt, weil man natürlich überspielt und vergisst, dass das ja von der Kirche selber gemacht worden ist und deswegen nicht schlecht sein kann. Das wahre Verständnis von der Kirche hat nur schon lange weg bei den meisten. Das wird von den Kirchenfeinden ganz ausdrücklich genutzt, um eben die Leute durcheinander zu bringen. Genauso wie der Spiritismus damals, ja, sicher immer noch gibt. Aber wie gesagt, 19. 20. Jahrhundert vor allem, ist praktiziert worden, sehr viel praktiziert worden. Die Leute sich da versaut haben. Die Verehrung der Engel und der Heiligen ist nicht verboten, sondern von der Kirche ausdrücklich gut geheißen und empfohlen. Auch in Bezug auf die Bilder, aber überhaupt einmal die Verehrung der Heiligen und Engel.